WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt Todesangst. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die schon einmal in ihrem Leben Todesangst hatten oder vielleicht habt ihr sogar im Moment Todesangst. Todesangst kann man haben, wenn man sehr schwer krank ist. Todesangst kann man haben bei einem gewalttätigen Übergriff oder natürlich auch bei oder während eines Unfalls. Wer von euch hatte schon einmal Todesangst oder hat Todesangst und wie seid ihr damit umgegangen? Wie geht ihr damit um? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Heinrich und Heinrich ist 60 Jahre. Hallo, hallo Heinrich. Hallo Domian, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. So, aber zu einem ernsten Thema, nämlich Thema Todesangst. Ja, meine Geschichte fängt an. Ich habe seit 2007 einen Schrittmacher und Defibrillator implantiert. Ja. Der wurde im letzten Jahr ausgetauscht, weil die Batterie alle war. Vielleicht erklärst du mal nochmal ganz grundsätzlich Schrittmacher und Defibrillator. Der Schrittmacher besorgt also, dass das Herz normalerweise kontinuierlich schlägt. Genau. So. Der Defibrillator ist das Gerät, das dich, wenn das Herz viel zu schnell schlägt, also nur noch flattert, der gibt einen elektrischen Stromschlag ab und holt dich wieder zurück ins Leben. Mhm. Das kann der Schrittmacher nicht. Das kann der Schrittmacher nicht. Ja. Also sind zwei Geräte, die du in dir hast. Genau. Wie aber hoch? In einem drin. Das ist also. Ach so. Das ist ein komplettes Gerät und das ist mit beiden Funktionen. Und das Gerät hat man unter der Haut in der Brust. Hat man im Brustkorb drin. Wie groß ungefähr ist das Gerät? Wie eine Zigarettenschachtel, würde ich sagen. Fühlst du das, wenn du? Ja, man fühlt es. Ja. Man fühlt es. Und das wird mit Batterie betrieben. Das wird mit Batterie betrieben und wie gesagt, die Batterie hält zwischen 5 und 10 Jahre. Bei mir war sie nach 7 Jahren leer. Mhm. Und dann habe ich ein neues Gerät bekommen. Mhm. Und von März diesen Jahres bis Mai hatte ich leichte Probleme damit. Das bedeutet, dass ich jedes Mal oder 8 Mal insgesamt einen Patientenalarm bekam. Das zeichnet sich so aus, dass man ein Vibrationsalarm wie beim Handy in der Brust verspürt. Mhm. Der dauert 2 mal 16 Sekunden und dann muss man sofort das Krankenhaus anrufen oder einen Rettungswagen. Kommt man mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus und dann schauen die nach, was los ist. Und damit sind wir beim Thema Todesangst. Da sind wir noch nicht ganz beim Thema Todesangst, weil dann wird erstmal gesagt, so und so, was es könnte sein. Und bei mir hieß es dann, es war ein Fehlalarm. Jedes Mal, 8 Mal. Du musst dann ins Krankenhaus fahren oder es kommt jemand zu dir? Nein, ich muss mit dem Krankenwagen, werde ich dann abgeholt ins Krankenhaus und dann komme ich an so ein Gerät ran zum Auslesen, weil das wird alles computermäßig aufgezeichnet. Mhm. Also ich finde es schon erschreckend, wenn ich mir vorstelle, es brummt in der Brust. Das ist erschreckend. Das heißt, das Gerät signalisiert mir gleich. Das ist was nicht in Ordnung. Ja, das Herz ist nicht in Ordnung. Ja. Und das ist die Warnung, dass es gleich losgehen könnte mit dem Knall. Mit dem Knall heißt? Dass diese Defibrillation auslöst. Das heißt, wie man im Fernsehen sieht, schon mal diese Elektroden am Herzen, dann springt der Körper hoch. Ja. So, das war bei mir 8 Mal so, wie gesagt, 8 Mal bin ich hingebracht worden und immer wurde gesagt, es ist nichts an der Kiste dran. Mhm. Es könnten äußere Umstände, wie dass das Laptop strahlt oder Steckdosen strahlen in der Wand oder so passieren. Aber ich muss nochmal fragen, damit wir es richtig verstehen. Wenn das Gerät brummt, heißt das, mit dem Gerät ist etwas nicht in Ordnung? Nein, das ist einfach nur ein Warnsignal. Warnsignal, dass das Herz gleich irgendwie überschlägt. Im Normalfall heißt es, dass irgendwas nicht stimmt mit meinem Herzen. Aber dafür ist doch eigentlich das Gerät da, um dann einzuschreiten, wenn was nicht stimmt. Das ist dann nur die Vorwarnung. Ja, okay, aber wenn die Vorwarnung stattgefunden hat, würde das doch bedeuten, dass das Gerät... Normalerweise dringend. Nein, aber wenn die Vorwarnung stattgefunden hat, ja. Heißt das doch für mich als Laien, dass das Gerät dann, wenn das Herz durchdreht, auch eingreift und dir hilft. Richtig, das ist meine erste Angst dann. Aber das ist doch keine Angst. Dafür ist das Gerät doch da, dass es dir hilft. Ja, aber trotzdem, diese Angst ist ja da. Das ist ja nicht gerade angenehm, wenn dieser Defi losgeht. Hast du das schon mal erlebt, wenn der losgeht? Das habe ich das erste Mal erlebt, 2012, da war es auch nötig. Dann ist mein Herz stehen geblieben und dann bin ich wiederbelebt worden. Durch das Gerät? Durch das Gerät. Wie erlebt man das? Das ist ein Stromschlag, man hebt ab. Damals lag ich auf der Couch und dann, man springt richtig hoch. Und dann ist das Herz wieder da. Und man kann nach ein paar Minuten ganz normal wieder weiterleben? Man kann wieder weiterleben, aber man wird mit dem Rettungswagen erstmal ins Krankenhaus geholt zur Überwachung. Ah ja, okay, gut. So, jetzt gab es 8 Fehlalarme. Fehlalarme und dann waren wir zur Schrittmacheruntersuchung, meine Lebensgefährtin und ich. Und dann haben wir gefragt, ob wir in Urlaub fahren könnten. Ja, das können Sie unbedingt machen und wunderbar. Und wir waren in Italien und auf dem Rückweg wollten wir noch über Südtirol. Mhm. Und ich war noch auf dem Timmelsjoch oben. Und wir kommen runtergefahren und wollten was essen in Meran. Ich steige aus dem Auto aus und auf einmal, wie aus heiterem Himmel, bekam ich so eine Explosion in der Brust. Das erste Mal. Also es brummte gar nicht, sondern gleich... Es hat sofort geknallt. Es hat sofort... Ich stand da neben meinem Auto und ich habe mich wiedergefunden. Da lag ich auf dem Kofferraum. Ich wusste gar nicht, was mir passiert. Das heißt, das Gerät ist in Aktion getreten, obwohl es gar nicht in Aktion treten sollte. Gar nicht. Ganz genau so war es, Domian. So, und dann stand ich wieder auf. Ich wusste im Moment nicht, wo ich war und was auch immer, aber trotzdem noch bei vollem Bewusstsein. Und dann hat das Ding insgesamt, man hat mir das nachher gesagt, 35 Mal ausgelöst. Alle 30 Sekunden. Der braucht 30 Sekunden, um sich zu regenerieren. Und dann knallt es. Das ist ja unglaublich. Hält denn, ja, du Gott sei Dank, wir reden. Wie hält das aus? Bitte? Die Batterie hält das aus? Nee, hält das Herz das überhaupt aus? Das ist eben die Frage. Und das ist natürlich auch dann... mein jetziges Problem. Bist du dann in Meran dann sofort ins Krankenhaus gekommen? Ich bin sofort, der Rettungswagen kam und dann legen die dir ein Magnet auf diesen Schrittmacher oder auf diesen Defi und dann schalten die damit aus. Aber die wussten doch gar nicht im ersten Moment, dass der unberechtigt ausgelöst... Nein, das wussten die nicht, aber der hat ja immer weiter geknallt. Ach so, ja, und das so, darf nicht sein. Und dann haben sie ihn ausgeschaltet, bin ich natürlich an die elektrischen Geräte gekommen, sofort auf die Intensivstation. Dann bin ich 2 Tage unter Beobachtung gewesen und dann wollte ich allerdings zu Hause operiert werden. Ich wusste, dass ich operiert werden muss. Du wolltest das Ding raushaben? Der Arzt in Meran sagte sofort, die Sonde, da sind so elektrische Sonden dran an diesem. Die hätten einen Kurzschluss verursacht. Und er meinte aber auch gleichzeitig, das wäre auch die Ursache für die 8 Alarme vorher gewesen. Man hätte das sehen müssen. Dann bin ich mit dem Krankenwagen von Italien bis nach meinem Heimatort gekommen. Ins Krankenhaus sofort und 14 Tage später habe ich eine neue Sonde bekommen. Wie geht es dir jetzt? Beschissen. Immer noch? Jetzt erst recht. Jetzt habe ich diese Todesängste. Weil nach der Operation spürte ich die erste Woche so, denkt man sich ja, das ist von der Operation, da geht es einem nicht so gut. Und von Tag zu Tag habe ich dann gemerkt, ich bekam Ängste. Und ich kann heute noch keine einzige Nacht mehr aus Müdigkeit schlafen, sondern wenn ich einschlafe, schlafe ich vor Erschöpfung ein. Ich will nicht einschlafen. Also, wie du das jetzt beschrieben hast, Heinrich, kann ich das komplett nachvollziehen, wäre ich auch in einer Riesenpanik. Genau. Das ist ja sowas von gespenstisch, so ein Gerät erstmal in der Brust zu haben. Und wenn das auch noch so ein Fehlalarm ausgelöst hat, wie du es gerade beschrieben hast, und über den Fehlalarm hinaus auch noch, da misstraut man ja jeder Technik. Ja, und ich misstraue auch, wenn ich ganz ehrlich bin, manchen Ärzten, weil wenn man 5 verschiedene Ärzte hat im Krankenhaus, hat man 6 verschiedene Meinungen. Das ist das Schlimme. Ja. Und ich komme nach Hause und habe diese Ängste und habe Panikattacken dabei. Dazu kommt, dass ich seit dieser Operation Taumel und Schwindel, so nennt man das, habe. Also ich kann mich nicht vernünftig auf der Straße bewegen. Wenn ich irgendwo im Supermarkt an der Kasse stehe, dann werde ich unruhig, dann drehe ich meinen Kopf und laufe auf der Stelle. Die Leute denken, ich hätte was geklaut. Und jetzt frage ich mal, das ist für einen Mediziner sicher eine ketzerische Frage, aber ist es wirklich nötig, das Gerät? Ja, das hätte ein Schrittmacher nicht auch gereicht? Ja, aber beim ersten Mal hatte man ja das Leben gerettet. Also das erste Mal vor 2012 losgegangen ist. Deswegen, ich hätte den auch jetzt beim nächsten, wenn das nochmal passieren sollte, würde ich den ablehnen. dazu kam noch, dass die Sonden, die da eingesetzt werden, die sind ja in den Adern drin. Mhm. Und ich hatte schon vor einem Jahr mal irgendwo eine Sonde, die war defekt. Die können sie nicht rausziehen, dann müssen sie eine neue reinstecken. Und wenn du jetzt in so einer Ader drei Sonden drin hast, dann wird es langsam eng fürs Blut. Verstehe, ja. Ja. Ja. Und das ist jetzt so ziemlich die letzte, die man mir einsetzen kann. Also ja. Du bist jemand, der permanent Todesangst hat, kann man sagen. Genau, seit dieser Zeit. Das heißt, die Lebensqualität ist richtig runtergefahren. Ganz auf null. Alles dreht sich nur darum, um diese Angst? Um diese Angst. Bin mittlerweile seit letzter Woche in psychiatrischer Behandlung. Was sagt denn ein Kardiologe? Der Kardiologe sagt, ja, Sie brauchen keine Angst haben, das ist alles gut. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich aber trotzdem diese Rhythmusstörungen habe und ich habe Schweißausbrüche und ich habe alle Symptome, die man vorher nicht hatte. Und ja, gehen Sie nach Hause, es kann auch seelischer Natur sein und was auch immer, ja. So, und was sagt der Psychiater? Der Psychiater hat mich jetzt auf die Warteliste gestellt. Na super. Ja. Das ist ja eine tolle Hilfe von allen Seiten. Richtig. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Da weiß ich auch überhaupt gar keinen Rat, wie man damit umgehen kann. Nein, ich glaube selber auch, dass man kann nur abwarten. Man kann nur hoffen, dass durch das Abwarten du wieder Vertrauen zu dem Gerät findest, was du jetzt, zu den neuen Sonden, die du jetzt im Leib hast, und dass sich diese Angst allmählich versickert. Ja, genau so hoffe ich auch. Ja, dass es von Tag zu Tag einfach besser wird, genau. Dass ich wieder Lebensqualität habe. Genau. Und da könnte natürlich der Psychiater ein wenig unterstützend wirken, wenn er denn mit dir sprechen würde bald. Es ist auch so, wenn ich Abwechslung habe oder in Gesellschaft bin, dann ist es einfach so, dann ist es viel, viel weniger. Mhm. Aber so etwas wie Reisen machen und so ist wahrscheinlich für dich im Moment völlig undenkbar nach der gemachten Erfahrung. Die Angst, die ich dabei habe, genau. Ich verstehe. Ja. Also der Psychiater lässt dich im Moment zappeln. Noch ein bisschen. Ja, ich kann auch verstehen, dass er nicht von heute auf morgen Zeit hat, aber okay. Er hat gesagt, der nächste freie Platz ist meiner. Gut. Dennoch möchte ich dir noch ein Gespräch mit einem Psychologen anbieten, nämlich mit meinem Psychologen im Hintergrund. Vielleicht gibt es noch einen Übergangstrick, wie du dich ein bisschen beruhigen kannst und etwas Abstand gewinnen kannst zu dieser Todesangst. Das wäre nett. Ja, das biete ich dir sehr gerne an. Der Jürgen ist heute Nacht hier. Mhm. Und ich drücke dir die Daumen, dass sich das beruhigt und dass du irgendwann fast das Gerät wieder vergessen wirst. Denn das wäre das Beste. Ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute von Herzen. Heinrich. Schönen Dank fürs Gespräch. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Alles klar, danke schön. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer und unser Thema heute Nacht heißt Todesangst. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr schon einmal Todesangst hattet oder vielleicht zurzeit habt. Hier ist Iris. Iris ist 48. Guten Morgen, Iris. Guten Morgen, Jürgen. Wie geht's dir? Danke, Iris. Wie geht's dir? Ja, ich bin im Moment immer noch mit dem Problem beschäftigt, was ich vor dreieinhalb Jahren, knapp vier Jahren erlebt habe. Ich bin von meinem damaligen Freund mehrfach geschlagen worden und zum Ende halb totgeschlagen worden. Und da hattest du Todesangst? Da hatte ich Todesangst. Der hat mir das Gesicht schwarz geschlagen, waren Haarbüschel rausgerissen am ganzen Kopf, dass ich keine Stellen hatte. Mein Auge musste genäht werden, einen Millimeter weiter und das Auge wäre rausgekommen und ich hatte drei Rippen gebrochen. Wie genau hat er dich geschlagen? Mit was? Mit der Faust. Mit der Faust und hat mich durch die ganze Wohnung geschlagen. Na, mit Gegenständen nicht, aber mit der Faust, der war ziemlich kräftig. Warum kam es zu dieser Gewalt, zu diesem Gewaltausbruch? Er war Alkoholiker und ich habe zu der Zeit auch ein bisschen mehr getrunken, aber nicht so wie er. Mhm. Und ja, da gab es ständig Reibereien wegen, weil ich wollte, dass er weniger trinkt. Und er sagte, du trinkst ja selber und so weiter. Mhm. Und aber durch die ganzen Schläge musste ich das einfach machen, ab und zu was trinken. Sonst bin ich da gar nicht mit zurechtgekommen. Mhm. Und dann hat er mich irgendwann so verprügelt gehabt, dass dann die Polizei kam und ihn direkt, er hatte schon eine Bewährungsstrafe offen. Mhm. Und die Polizei hat ihn dann direkt mitgenommen und in den Knast gesteckt. Diese schwere Prügelei, die du uns gerade beschrieben hast, wie ist das da, wo die Polizei dann kam? Ja. Ja. Wer hat die Polizei benachrichtigt? Die Nachbarn. Das heißt, du bist von der Polizei quasi gerettet worden? Ja. Mhm. Also die haben auch die Tür aufgebrochen. Ich konnte gar nicht allein mehr zur Tür. Und das war alles ziemlich heftig gewesen. Ne? Und du hast während dieser Phase der Gewalt, des Gewaltausbruchs richtig regelrechte Todesangst gehabt? Ja, der hat mich auch gewürgt und immer wieder ins Gesicht geschlagen. Wie gesagt, mein Gesicht war schwarz, das eine Auge war zugeschwollen und musste genäht werden. Mhm. Da waren also so Gedanken, es kann vielleicht jetzt zu Ende sein. Ja, also ich hatte wirklich eine Todesangst. Ich habe mich auch nicht gewehrt, weil ich habe gedacht, dann hört er vielleicht auf. Mhm. Ne? Und du konntest nicht irgendwie fliehen, das ging nicht. Nee, ging überhaupt nicht. Der hat wie ein Verrückter auf mich eingeschlagen. Also der wollte, ich habe auch in den Augen gesehen, dass der mich umbringt. War dieser Gewaltausbruch, den du jetzt gerade beschreibst, der schlimmste mit diesem Mann? Ja, das war der schlimmste. Wie lange warst du mit ihm zusammen? 3 Jahre. Und das Ganze liegt jetzt 3,5 Jahre zurück, ne? Hast du gerade gesagt. Ja, genau. Aber seitdem habe ich totale Probleme. Ich habe mich total eingeigelt. Jetzt habe ich seit 2 Jahren auch noch einen Fuß gebrochen und das ist ein ganz schwerer Bruch. Da bin ich jetzt 16 Mal operiert worden und ich bin mich total zu Hause am Einigeln, habe Angst vor anderen Leuten. Du bist aber von dem Mann getrennt. Ja, ich bin von dem Mann getrennt. Das war dann auch klar danach, dass du dich von ihm trennst? Ja, also es ging ja gar nicht mehr anders. Jetzt hätte mir keiner mehr mich ernst genommen auch. Mhm. Ne? Hat die Polizei dich ja rausgeholt. Die hat das ja sogar mit eigenen Augen gesehen. Hast du, ist er angezeigt worden? Ja, also von mir angezeigt worden und von der Staatsanwaltschaft. Ja, und was ist daraus geworden? Der hat 1,5 Jahre Gefängnis gekriegt und dann noch eine Bewährungsstrafe hinten drauf und hat ein Aggressionstraining im Gefängnis gemacht. Hast du von ihm irgendwas nochmal gehört? Ja, der stand noch mal vor der Tür und wollte seine Möbel haben. Nach dem Gefängnisaufenthalt? Ja, nach dem Gefängnisaufenthalt. Mhm. Und da habe ich dann noch ein paar Bekannte dazu geholt, die mir geholfen haben, dass ich das nicht alleine durchgehen muss, weil ich hatte totale Angst vor dem. Ich habe gedacht, der steckt mich direkt wieder. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass er mich nicht schlägt. Wie hat er sich denn dir gegenüber verhalten, als er vor dir stand? Ja, er hat sich entschuldigt. Aber erst da, als er vor dir stand, nicht vorher. Ja, nicht vorher. Mhm. Hat gesagt, er hat Anti-Aggressionstraining gemacht und fällt mir alles leid und so, ne? Aber da wollte ich nicht mehr zuhören. Ich habe gedacht, ich lasse mich nicht wieder einwenden von dem, ne? Aber der hatte dich ja vorher auch schon einige Male geschlagen. Ja. Warum bist du bei ihm geblieben? Weil ich gedacht habe, das hört vielleicht wieder auf irgendwie. Der hat mir wieder Versprechungen gemacht. Das war aus Versehen und ich habe getrunken gehabt. Und ja, ich weiß auch nicht. Das, ne, sind immer so Sprüche, das sind immer so Sprüche, mit denen man dann vielleicht die Hoffnung verbindet, der andere verändert sich nochmal. Ja, genau. Aber das war nicht der Fall. Nee, das war nicht der Fall. Und Der hatte irgendwie so eine Art an sich, dass ich immer wieder darauf reingefallen bin. Mhm. Ne? Bist du denn heute von dem Alkohol weg? Ich trinke ab und zu mal was, aber nicht oft. Also das ist jetzt sporadisch, aber es kommt auch dadurch, dass ich mich nicht bewegen kann, denke ich. Ne? Du ist ja damals was wirklich Gravierendes passiert. Du bist misshandelt worden, so kann man das sagen. Du hast Todesangst gehabt. Das ist ein Schockmoment, das du da durchgemacht hast. Bist du danach psychologisch betreut worden und behandelt worden? Ja, ich war dann in der Behandlung gewesen, aber irgendwie hat mir das nicht richtig was gebracht gehabt. Also, weil ich wusste eigentlich alles, was der Psychologe mir sagte. Der sagte halt, da müsste ich in meiner Kindheit gucken, aber ich hatte früher, also ich habe schon jahrelang Depressionen und habe schon Psychotherapie gemacht und da hat mir das nicht groß weitergeholfen gehabt, ne? Und das Resultat jetzt dieses schlimmen Vorfalls ist, dass du sehr eingeigelt und zurückgezogen lebst. Ja. Wie du es gerade gesagt hast. Wie hast du denn vorher gelebt? Ja, ich war vorher eigentlich ziemlich offen gewesen, menschenoffen und habe viele Freunde und Bekannte gehabt und so. Und wie viele Freunde sind übrig geblieben? Also eigentlich nur einer. Von vielen Leuten? Ja. Warst du berufstätig früher? Ich bin Hotelfachfrau gewesen. Und bist du das seitdem nicht mehr? Nee, kann ich nicht mehr. Das heißt, das ist ganz klar zu datieren, ab diesem Zeitpunkt war Schluss mit der Berufstätigkeit. Ja, genau. Von was lebst du heute? Ja, ich krieg Rente und auch stoppende Sozialhilfe. Das heißt, die Rente hast du schon durch? Ja. Das sagt mir, dass du wirklich schwer angeschlagen bist. So leicht kriegt man ja die Rente nicht durch. Nee, also das war wirklich zu viel, ne? Mhm. Ich war nur noch am Zucken, wenn mich Leute von hinten irgendwie angesprochen haben und fing direkt an zu heulen und ich hatte überhaupt keine Möglichkeiten mehr, eine normale Konversation zu führen. Also wenn es klingelt bei mir, dann bin ich total ängstlich, ne? Dann gucke ich erstmal durch das Loch und hab Angst, also ist echt heftig. Wie verbringst du deine Tage? Ich lieg nur im Bett und guck Fernsehen oder versuch zu schlafen. Das klingt wirklich wie ein sehr trauriges und einsames Leben. Ja, das ist es auch. Gibt es noch Verwandten oder hast du Kinder? Ich habe zwei Kinder, die musste ich aber zur Patentante abgeben, weil ich die nicht mehr erziehen konnte, also die haben das mit der Schlägerei nicht mitgekriegt gehabt, ein Glück. Wie alt sind die Kinder heute? 18 und 16. Die waren damals nicht dabei? Nee, die waren damals nicht dabei. Die waren ja schon weg? Ja. Und besuchen die dich ab und zu heute? Ja, die kommen mich besuchen und ich fahre die auch besuchen, wenn ich irgendwie rauskomme, ne? Wie ist das Verhältnis zu den Kindern? Ja, gut eigentlich, sehr gut. Na, die sind gut in der Schule und... Also das ist dann schon ein Lichtblick in deinem Leben, die beiden Kinder. Ja, auf jeden Fall. Welche Freude hast du sonst in deinem Leben? Gar keine mehr. Gibt es nicht irgendetwas, worüber du dich freust, was du gerne machst? Nee, ich bin total durch irgendwie. Also ich habe Angst vor allem und jedem. Du sagst, du warst auch wegen Depressionen in Behandlung. Nimmst du heute irgendwelche Medikamente ein? Ja, ich krieg noch Psychopharmaka. Wer verschreibt dir diese Tabletten? Hier gibt's eine Ambulanz, da krieg ich die verschrieben. Ah, du bist also nicht in stetiger Behandlung bei einem Psychiater? Nee. Und auch heute, ich frag's nochmal ganz klar, auch heute nicht mehr bei einem Therapeuten? Nee, nicht mehr. Das müsste sich dringend ändern. Ja, ich glaub's auch. Ich finde nur kein Antrieb mehr. Mhm. Weil Iris, dir ist Schlimmes widerfahren. Du hast eine Vorerkrankung. Du warst ja schon angeschlagen vorher. So. Mhm. Und das kann ja kaum ein Mensch alleine bewältigen. Das heißt, da muss wirklich gute professionelle Hilfe an deine Seite. Jemand müsste gucken, ob das noch wirklich die richtigen Medikamente sind, die du bekommst. Es müsste jemand in einer speziellen Traumatherapie sich mit dir beschäftigen, vor allen Dingen auch mit diesem Vorfall, damit du ein bisschen wieder lebenszugewandter wirst. Denn so habe ich die Sorge, dass es immer dunkler wird und du dich immer mehr in deine Wohnung zurückziehst. Es sind nur die Kinder, gut, das sind junge Leute, die können sich auch nicht immer um dich kümmern. Nee. Und mein Bekannter, also mein Freund, da, den ich noch habe, den guten Freund, der sagt auch, du bist komatös für mich, ne? Du liegst nur rum und wenn ich komme, kommt ein bisschen Leben rein, aber sonst bist du wie abgespannt und nicht mehr da, ne? So, und wenn das der beste Freund schon sagt, der dich besonders gut kennt, du bist wie komatös, ist das für mich, dem du das jetzt so erzählst, ein großes lautes Warnsignal, das was geschehen muss. Ich möchte, dass mein Psychologe dich jetzt berät, Iris. Ja, gerne. Also er wird dir jetzt eine Beratung geben, was du am besten tun solltest. Und dann musst du natürlich sehen, dass du das selbst organisierst. Da können wir dir leider nicht bei helfen. Wir können dir nur sagen, wo du dich melden kannst und was du machen solltest. Ja. Aber vielleicht ist das schon der erste Schritt und eine kleine Hilfe. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Gut. Dann bitte. Nochmal einen Schub zu kriegen und nochmal. Genau. Angriff nehmen. Ja, du musst was unternehmen. Du bist erst 48. Du kannst nicht die nächsten 40 Jahre jetzt so leben. Das ist ja grauenhaft. Nee, das habe ich mir auch gedacht, ne? Außerdem, dass das so nicht weitergehen kann. Weißt du, noch ein Gedanke, Iris. Dadurch wirkt dieser Mann, der dir so Übles angetan hat, jetzt immer noch in dein Leben rein. Und das darf nicht sein. Diese Macht musst du brechen. Du musst diesen Mann loswerden. Und das heißt auch dieses schlimme Erlebnis verarbeiten. Denn so ist er immer noch in seinem Leben durch diesen Gewaltausbruch. Ja, das stimmt, da hast du recht. So, liebe Iris, du legst bitte auf und du wirst von dem Jürgen gleich zurückgerufen. Kann ein paar Minuten dauern, weil er zu tun hat, aber er ruft dich auf jeden Fall zurück. Ja, ich danke dir recht herzlich und ich wünsche dir alles Gute, Jürgen. Wünsche ich dir auch von Herzen. Tschüss, Iris. Ja, tschüss. Tschüss. 1.25 Uhr haben wir. Unser Thema ist Todesangst und ich begrüße sehr herzlich den André und der André ist 43. Guten Morgen, André. Ja, guten Morgen, Domian. Grüß dich, hallo. André, du hast auch Todesangst gehabt oder hast du welche? Ich habe die immer noch. Warum? Also ich arbeite als Flugbegleiter und für mich war der Germanwings-Absturz im März der Moment, der mein Leben einfach verändert hat. Mhm. Beschreib's mal ein bisschen näher. Wie lange fliegst du schon erstmal? Ich flieg seit fast 15 Jahren, also ja. Nicht bei Germanwings, bei einer anderen Airline. Ja. Und wir sind an dem Tag aus Palma zurückgekommen, in Düsseldorf gelandet und haben dann die Nachricht bekommen. Also und was hat sich jetzt konkret für dich seit diesem schlimmen Unglück verändert? Für mich ist einfach so, ich fahre jeden Tag mit zum Flughafen mit einem total unguten Gefühl. Also ich bin oft nass geschwitzt, wenn ich da ankomme. Ich habe Kreislaufprobleme. Mein Magen rebelliert und mein Gedanke ist immer, also dieses Briefing, das Briefing ist halt die Vorbesprechung des Fluges. Mhm. Ich habe jeden Tag eine neue Crew, also jeden Tag neue Kollegen. Mhm. Neue Cockpit-Crew und in meinem Kopf ist einfach der Gedanke, wie sind die Piloten? Was für Menschen sind das? Ist das auch jemand, der... Verstehe, du siehst den Piloten und denkst, könnte der das auch machen? Genau, das genau heißt, ist das. Da ist ein Misstrauen gegenüber dem Piloten. Richtig, genau. Ein generelles Misstrauen. Richtig. Und hat sich das denn ein wenig seit dem Unglück, das ist ja nun auch schon wieder ein paar Monate her, hat sich das etwas verändert? Das ist schlimmer geworden einfach. Das ist so, ich habe immer noch diese Nachricht im Kopf, ich habe diese Bilder im Kopf, ich kann einfach nicht mehr entspannt arbeiten. Mhm. Also ich merke das in der Kabine einfach auch, dass ich halt angespannt, die Galley ist halt die Küche, die Bordküche. Wenn ich da mein Service anfangen muss, das heißt, also vor dem Flug alles vorzubereiten, dass ich dann schon merke, so obwohl ich die Kollegen schon vorher gesehen habe beim Briefing und die Türen geschlossen sind, dass ich dann einfach merke, ich krieg Schweißausbrüche und Kollegen oder Kolleginnen fragen mich auch, was ist mit dir, geht's dir nicht gut und ich das überspiele, aber ich sehr angespannt halt auch in der Kabine bin. Und kanntest du den Todespiloten? Nee, überhaupt nicht, weil ich bin nicht bei Germanwings, also ich bin bei einer anderen Airline. Und meine körperlichen und psychischen Symptome beherrschen einfach mein Leben. Das ist einfach so, dass ich jeden Tag, den ich fliegen muss, wenn ich aufstehe, wenn ich mich vorbereite, wenn ich mich anziehe, auf dem Weg zum Flughafen bin, einfach merke, dass es mir richtig schlecht geht. Und ich hatte es gestern gefragt, weil ich dachte, dass ihr euch untereinander kennt, auch wenn ihr bei anderen Linien fliegt. Nee, überhaupt nicht. Nee, also geht das Piloten und Cabin Crew kennen sich gar nicht aus. Also wie geht das denn deinen Kollegen? Geht es denen ähnlich? Also wir unterhalten schon drüber und ich denke mir, viele haben Weg gefunden, damit fertig zu werden auf ihre Art und Weise. Wenn man so eine Angst hat, wenn man so eine tiefe Angst hat, dann fokussiert sich ja wirklich die Angst eben auf die Piloten, weil in deren Hand liegt ja euer Leben. Richtig. Beobachtest du dich dabei, dass du die Piloten in besonderer Weise abscannst, wenn du mit denen konfrontiert wirst? Und achtest du auf Besonderheiten bei den Piloten? Also es ist schon so, im Briefing zum Beispiel, wenn wir in der Vorbesprechung im Flug sind, dass ich eigentlich, das ist so... auch eins meiner Probleme, dass ich halt sehr unkonzentriert bin. Also ich mache mir Notizen, ich schreibe irgendwas, aber ich merke, dass mein Fokus zum Beispiel auf der Mimik liegt oder schwitzt jetzt jemand von den Piloten oder wie gestikuliert er, wie ist die Mimik und das beherrscht eigentlich so meinen ganzen Ablauf. Deine ganze Arbeit. Meine Arbeit behindert. Ja. Ich bin da eingeschränkt. Wie ist es denn dann während des Fluges? Ich könnte mir vorstellen, dass du dann, der du so erfahren bist, auch auf jede Kleinigkeit, auf jede Nuance achtest, wenn mit der Maschine irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Also ich bin da natürlich klar, wenn es Turbulenzen gibt und die natürlich auch vorher angesagt werden, bin ich routiniert. Für mich ist eher so, nicht zu wissen, es gibt ja mittlerweile diese Codes, damit wir ins Cockpit kommen können und ich den Service bringen kann, wie Kaffee oder was zu essen. Mhm. Und ich mir denke in dem Moment, was ist jetzt, wenn du den Code eingibst und der stimmt nicht mehr oder du kommst da nicht rein. Das sind einfach so, ich habe so viel Kopfkino. Das heißt, es gibt keinen Arbeitstag, keinen Flug, währenddessen du normal arbeitest, so wie früher? Nee, überhaupt nicht mehr. Und das Schlimme ist, ich habe ja auch Langstreckenflüge und da ist es extrem. Also ich habe im Monat so 2 Langstreckenflüge und wenn ich die auf meinem Plan habe, sitze ich schon zu Hause und rede mit Freunden darüber und erzähle denen auch, mein Gott, ich habe jetzt so eine Angst, 10 Stunden in die Donbass zu fliegen, also Dominikanische Republik oder nach Kuba. Mhm. Was passiert da? Natürlich versuchen die mich runterzubringen, sagen, okay, das war ein Einzelfall mit Germanwings und das nicht jeder Pilot ist so. Und Das sind Freunde, mit denen du darüber sprichst. Genau. Du sprichst aber nicht mit deinen Kollegen darüber. Also die Kollegen treffe ich nicht privat. Also wir haben keinen privaten Kontakt. Das ist so auf einer Langstrecke schon mal gewesen, nach dem Germanwings-Absturz, dass wir darüber gesprochen haben und viele sagen, ja, mir geht's ähnlich, aber das Leben geht halt weiter. Mhm. Die können halt besser damit umgehen. Ich bin eh sehr, sehr emotionaler Mensch und wenn du diese tiefen Ängste hast, was konkret stellst du dir vor? Wie meinst du das? Was? Stellst du dir zum Beispiel dieses Absturzszenarium, wie es da passiert ist, stellst du dir das vor? Stellst du dir vor, wie das wäre, wenn das Flugzeug an einem Berg zerplatzt oder was? Gibt es konkrete Vorstellungen oder ist es eine diffuse, tiefe Angst? Ich habe mir zum Beispiel, als das passiert ist, habe ich mir wochenlang vorgestellt, was natürlich mit den Passagieren, was ganz, ganz schlimm ist, klar, wir nennen die Paxe, passiert ist, aber ich habe mir auch vorgestellt, was mit meinen Kollegen passiert ist. Was haben die in dem Moment gedacht? Mhm. Oder haben die mitbekommen, da stimmt doch was nicht und wollten an die Tür gehen? Und glaubst du das übrigens, kurze Zwischenfrage, glaubst du, dass die für einige Sekunden oder vielleicht eine Minute kapiert haben, was passiert, deine Kollegen? Glaube ich schon. Also Domian, du kriegst das schon mit, wenn irgendwas in der Kabine nicht stimmt, wenn Turbulenzen sind oder irgendwas anderes oder irgendwie im Cockpit was nicht in Ordnung war. Das bekommst du mit und die schlimmsten Bilder für mich waren wirklich so, die sind abgeflacht, aber die kommen von Zeit zu Zeit wieder, wo ich mir vorstelle, was haben meine Kolleginnen oder Kollegen gerade in dem Moment getan? Mhm. Ich meine, die haben vorher mit diesen Menschen im Briefing gesessen, er hat die alle gesehen und die kannten sich wahrscheinlich schon länger, kann ja sein. Und hat die einfach mitgenommen in den Tod, wo ich mir denke, wie kann man so sein? Weißt du, wie ich das meine? So, ja, diese Frage kann man nicht beantworten, warum ein Mensch so etwas Schlimmes macht. Und das sind halt die Dinge, die mich so. Nun stelle ich mir das natürlich extrem belastend vor. Das ist dein Job, für viele ein Traumberuf, den du hast. Und du gehst mit so einer Angst jeden Tag zur Arbeit und gehst deinem Beruf nach. Da musst du was unternehmen. Ja, was soll ich denn machen? Ich möchte gerne weiterarbeiten. Ja, nee, das verstehe ich auch. Ich plädiere nicht dafür, dass du aus deinem Beruf rausgehst, sondern ich plädiere dafür, dass du dir da unbedingt für eine Weile, das muss jetzt keine Riesentherapie sein, aber eine psychologische Beratung oder Training, ein Coaching suchen musst, damit du lernst, damit umzugehen und vor allen Dingen dieses loszulassen, dass diese Angst, dass die dich loslässt oder dass du diese Angst loslässt. Damit du wieder in eine Lebensqualität kommst und diesen rationalen Gedanken, dass das ein Einzelfall war, dass das ganz selten vorkommt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du betroffen bist, gigantisch gering ist, dass du diese logische Überlegung verstehst. Im Moment erreicht man dich ja nicht mit diesen Argumenten. Nicht wirklich. Also nee, das glaube ich auch. Ist auch verständlich. Wenn man so subjektiv von einer Angst getrieben wird, kann man nicht mit logischen Argumenten kommen. Natürlich, ich habe mir auch überlegt, eine Therapie zu machen und Ja. Wie sehr verfolgt dich denn diese Angst, die du während der Arbeit hast, denn dann auch noch in dein Privatleben? Also ich sag mal so, wenn ich wieder in Düsseldorf lande, also ich wohne in Düsseldorf und bin hier auch stationiert, und wenn ich jetzt hier lande und auf dem Weg nach Hause bin, ist das alles weg. Das ist immer nur... Aber wie schlimm umgekehrt, wenn du dann zum Flughafen fährst und hast einen großen Flug vor dir, geht es dir ganz schlecht? Dann geht's mir schlecht. Dann geht's mir, ich zum Beispiel, ganz simpel, ich habe geduscht vor der Arbeit, ich habe meine Uniform an, ich fahre zum Beispiel mit der Bahn auch, das sind 3 Stationen bis zum Flughafen, und merke einfach, dass ich nass geschwitzt bin und denke mir, oh Gott, du musst gleich so den Flug antreten. Mhm. Und wir müssen gepflegt sein natürlich, und denke mir, ich bin dann auch schon mal des Öfteren auf dem Flughafen zur Toilette gegangen, habe mir ein neues Hemd angezogen, weil ich einfach mit diesem, ich war nass geschwitzt einfach. Ist eigentlich irgendjemandem das schon mal aufgefallen, dass du so eine Angst hast? Also meine Kollegen in der Kabine, also die Cabin Crew, da war schon so, dass ich mich beim Service nicht immer ganz gut, nicht so gut konzentrieren konnte, und die haben mich schon gefragt, ja, geht's dir nicht gut? In der Galley hinten, wenn wir in der Küche waren, und gefragt, was ist mit dir los, und geht's dir nicht gut? Und ich sag, ja, ist okay, und hab es immer überspielt irgendwie, und aber das nimmt halt zu, ich merke das selber halt. Ich nehme das absolut ernst, was du sagst, und kann das auch gut verstehen irgendwie, wenn man in so einem Beruf ist und man hat so eine Katastrophe mitbekommen. Es gibt sicher viele Kollegen, die das irgendwie wegstecken und sagen, na gut, okay, das war schrecklich, aber mein Leben muss weitergehen, mich betrifft es. Ja, so ist das, genau, so sagen viele, dass das Leben geht weiter, auch meine Freunde sagen, ja das aber, ist ein Einzelfall, aber weiß ich, dass es ein Einzelfall ist, weißt du? Weil genau. Ist wirklich jemand nochmal dabei, und die Gedanken sind da und die muss man ernst nehmen. Und insofern kann ich deine Angst sehr gut nachvollziehen. Aber wir beide sind uns einig, dass du was unternehmen musst, weil du schadest dir extrem damit. Ich weiß. Du machst dir das Leben schwer, deine Arbeit leidet darunter. Nicht, dass du irgendwann sogar noch einen Rüffel bekommst von deinen Chefs, dass du nicht gut arbeitest oder weil du irgendwie seltsam wirkst und das dann auch noch auf deine Arbeit niederschlägt. Das darf ja alles nicht passieren. Das heißt, du musst in eine Behandlung. Ich vermute mal, das wird gar keine große Behandlung werden, sondern eher eine kurzfristige Sache. Aber wenn du an einen guten, effektiven Menschen kommst, der sich mit solchen Sachen auskennt, glaube ich, dass das relativ schnell zu kanalisieren ist, diese Angst. Sage ich mal so. Das natürlich, ja, das würde ich mir wünschen, weil ich mag den Beruf sehr und ich habe mir den auch ausgesucht und es macht mir Spaß. Und wie lange, du bist jetzt 43, wie lange kann man das eigentlich machen? Also man kann schon, ja, man kann, ich sag mal, nicht bis zur Rente ganz machen. Also ich, noch ein paar Jahre auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon ganz gerne weitermachen. Und so, André, jetzt biete ich auch dir jetzt gleich ein Gespräch mit meinem Psychologen an, Beratungsgespräch, was du anstellen könntest, wie und wo du es organisierst. Okay, das wäre super. Ja, dann ruft dich gleich der Jürgen, der hat heute viel zu tun. Das heißt, es kann ein bisschen dauern, bis er dich gleich anruft, vielleicht noch eine Viertelstunde oder so, aber er ruft auf jeden Fall an. Kein Problem. So, ich wünsche dir, dass du rauskommst aus dieser Angst, dass die keine Macht mehr über dich hat. Und ich danke dir auf dass jeden der Fall. Jürgen Vielen dir gleich Dank. Ein paar gute Tipps geben kann. Ich drück die Daumen. Ja, okay. Alles danke Gute, André. Dir, ja. Tschüss. Okay, ciao. Todesangst ist das Thema. Georg ist der nächste Anrufer. Georg 23. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Georg. Zum Thema Todesangst meldest du dich. Warum? Ja, ich habe ein paar Sachen erlebt in meiner Vergangenheit. Ja, und die würde ich gern teilen. So. Was sind das für Sachen? Ich war früher halt in der Szene, Drogenszene und Kriminalität und so weiter und so fort. War früh eigenständig mit 16, hatte meine eigene Wohnung schon mit 18 gearbeitet und neben halt gedealt, war sehr stark in der Szene drin. Hab dann mit 19 eine Drogenpsychose bekommen, ganz andere Wahrnehmung gehabt halt und letztendlich hat es geendet. Ich frage eben kurz dazwischen, ausgelöst durch welche Droge, weißt du das? Wahrscheinlich durch das Ecstasy. Okay. Erste Mal, und das war sehr hart. Auf jeden Fall, es hat damit geendet in der Psychose, die war sehr lange und sehr krass. Dass ich gedacht habe, dass ich ermordet werde beziehungsweise sterbe in der Nacht, wo noch ein paar Kumpel mit mir in der Wohnung waren. Das war sehr harte Zeit und dass ich halt durch die Tür erschossen werde. Wir erklären das auch nochmal kurz. Drogenpsychose heißt, dass man plötzlich eine Wahnvorstellung bekommt und Visionen hat, genau wie du es jetzt gerade beschreibst, und in einer ganz großen Angst ist. Ja, genau, auf jeden Fall. Also du nimmst alles sehr viel intensiver wahr, beziehungsweise gibst anderen Sachen mehr Interpretation rein. Und ja, das hat manchmal sehr verheerende Auswirkungen. Genau. Und auf jeden Fall geendet hat es halt damit, dass ich halt gedacht habe, dass ich sterben werde, beziehungsweise einer, also ich muss nur mal so sagen, in dem Sinne, ich habe meine ganze Bude zerhackt, war verwahrlost und so weiter und so fort. Meine Drogenkumpanen, Kollegen haben mir halt, haben gemerkt, da stimmt irgendwas gar nicht, haben mir halt geholfen, ein bisschen sauber gemacht. Die waren halt abends dann halt noch da, es war 1 Uhr nachts, ich hatte 2 Tage nicht gepennt gehabt oder so. Und dauernd unterwegs gewesen und so weiter und so fort. Wir reden jetzt immer noch in dem Zustand, über den Zustand der Drogenpsychose. Genau. Ja. Genau. Wie lange hat der angehalten? 2,5 Wochen. Hm. Du wolltest gerade was sagen, am nächsten Abend? Genau, an dem Abend halt, wo die Leute da ein bisschen mir die Bude sauber gemacht haben, haben sie halt noch weiter gedruft und was weiß ich gefeiert in meiner Bude und haben mich halt ins Bett geschickt. Ich habe mich komplett später nackt ausgezogen. Später stand jemand vor meiner Tür, ein Kumpase halt, und ich habe gedacht, jetzt sterbe ich. Ich habe auch an dem Abend gedacht, das Gute oder das Böse stirbt, irgendwas stirbt und ich weiß nicht, wer ich bin. So. Mhm. Und auf jeden Fall, ich habe gedacht, durch die Tür werde ich erschossen. Mhm. So. Mhm. Und als Fluchtgedanke habe ich das Fenster aufgerissen, habe gesagt, nein, du kriegst mich nicht. Und bin zuerst halt aufs Balkongeländer gesprungen und dann runtergebracht. Also komplett vom zweiten Obergeschoss runter. Das heißt, im Wahn, dass da jemand dich umbringen könnte, der dich erschießt, aber natürlich war kein Mensch da, aber das war da eben die Psychose. Doch, da war jemand, ja, gut, das hat mir rausgestellt, aber ich habe gedacht, er würde mich jetzt durch die Tür erschießen, dass ich keine Blickkontakt, gar nichts, dass es sofort passiert und ich gleich Fenster auf und... Ja, okay, aber dieser Mensch wollte dir natürlich gar nichts. Nee, der wollte nur nach mir gucken wahrscheinlich, genau, weil ich war. Jetzt bist du nackt, wie du warst, 2 Stockwerke nach unten gesprungen. Genau. Wie verletzt warst du? Ich habe mein einer Lendenwirbel ist komplett zertrümmert gewesen halt. Und ist jetzt auch wieder gerichtet nach 2 OPs. Aber an dem Abend war es halt noch so, ich konnte halt nicht laufen. Der eine ist runtergerannt, der auch bei mir da gewohnt hatte in dem Haus. Aber auf jeden Fall, ich habe auch gedacht, er wollte mich erschießen. Mhm. Und Nachbarn sind noch gekommen, die Polizei ist gekommen, Krankenwagen. Mhm. Und auf jeden Fall, ich habe auch mit härteren Sachen halt mit härteren Jungs noch abgehangen. Und der eine hatte halt immer so eine riesen Axt und war so ein riesen Bär halt mit Graffiti drauf halt auf der Axt und hat damit Leute bedroht und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habe ich auch so immer gedacht, Ich sterbe jetzt trotzdem noch, obwohl ich da unten war. Das heißt, ich habe gedacht, das heißt, die Polizei zückt jetzt die Waffe und erschießt mich. Mhm. Und oder zum Beispiel dieser eine Typ von der Szene, der ein bisschen krasser noch drauf war, hackt mir den Kopf ab und so weiter. Mhm. Und im Krankenwagen habe ich gedacht, die bauen Unfall, ich bin tot. Oder der eine löst den Stuhl auf der Liege, wo ich liege und mein Rücken knackst durch und ich sterbe. Das heißt, die Todesangst hielt sogar während dieser Rettungsaktion die an. Und später noch im Krankenhaus. Ja, die haben mir Infusion, alles gegeben. Ich habe alles rausgerobbt. Die mussten mich fixieren, Tabletten geben, alles Mögliche. Wahrscheinlich hat es auch lange gedauert, bis die überhaupt kapiert haben, dass du eine Psychose hast, eine Drogenpsychose. Yeah. Weißt du, was das Krasse war? Die haben mir das noch nicht mal geglaubt, dass ich aus dem Fenster gesprungen bin. Die haben gedacht, ich bin psychisch krank. Ja, war ich ja auch. Beziehungsweise, die haben mich gleich in die Geschlossene gesteckt. Ich bin da rumgelaufen mit meinem Rücken. Ich sollte selbst aufs Klo gehen und so weiter und so fort. Ich konnte mich nicht bewegen eigentlich. Ich habe Schmerzen im ganzen Körper gehabt. Ich habe gedacht, ich wie neu geboren, überall Schmerzen gehabt. Ich hätte theoretisch im Rollstuhl landen können, weil die mich da reingeschickt haben. Ja, wie lange hat diese Psychose dann in dem Krankenhaus noch angedauert? Das weiß ich gar nicht so. Also meine Mutter hat mir auch Sachen dann erzählt, von denen ich gar nichts mehr weiß. Also ich glaube, das hat sich so langsam abgeklungen, aber wo ich dann auch nach der ersten OP und so weiter und intensiv lange Zeit gelegen hat, nach halt der ersten OP, hatte ich immer noch so ein bisschen halt so die Gedanken und habe danach gehandelt, aber halt abgeschwächt auf jeden Fall. Das heißt, während dieser Drogenpsychose hast du wirklich tiefste Angst vor dem Tod und Todesangst gehabt? Ja, natürlich. Also härter geht's kaum mehr. Ich glaube nicht. So auch erst recht dann später mit den Gefühlen, mit den Schmerzen, dass ich wirklich alles gespürt habe und so weiter und so fort. Und die Angst war sehr extrem, weil es halt auch viele Ängste war. Zum Beispiel auch kurz bevor ich rausgesprungen bin, halt bevor jemand vor meiner Tür stand, habe ich halt die Augen geschlossen. Dann habe ich halt gedacht, der eine Kollege mit der Axt schlägt mir den Kopf ab. Dann konnte ich gar nicht die Augen zumachen. Dann habe ich nochmal die Augen zugemacht, weil ein anderer Proletentyp halt von uns, habe ich gedacht, der vergewaltigt mich. So, also total krasse Gedanken, Gefühle und so weiter und so fort. Und dann unten halt nochmal, dass ich erschossen werde, zum Beispiel vom Polizist oder mit der Axt oder dann und so weiter. Georg, und so, also sehr, wie, sehr krass. Wie lange liegt das jetzt zurück? 2011, Mitte 2011, also fast viereinhalb Jahre. Wie geht es dir denn heute? Mir geht es auf jeden Fall besser. Nimmst du noch Drogen? Nee, ich nehme keine mehr. Also ich bin jetzt auch, ich bin nach dem Vorfall umgezogen zu meiner Mutter, hatte auch dann in Frankfurt die zweite OP gehabt, weil die andere Klinik kacke war, bin dann zu meiner Mutter gezogen, in die Nachbarwohnung habe ich zum Glück bekommen und später bin ich dann umgezogen in den Norden und wegen der Beziehung, wegen der Liebe ist auseinandergegangen und jetzt mittlerweile habe ich wieder mal eine Wohnung. Ich habe schon so viele Wohnungen gehabt. Ach du Scheiße. Bist du denn körperlich einigermaßen... Ich bin eingeschränkt, ja. Aber bist du körperlich wiederhergestellt oder bist du eingeschränkt? Ich habe es gar nicht verstanden. Ich bin wiederhergestellt in dem Sinne, dass ich laufen kann, aber ich bin eingeschränkt in dem Sinne, dass ich halt nicht mehr maximal über 10 Kilo tragen darf vom Arzt aus. Und wenn ich renne oder überbeanspruche oder lange auf dem Sessel beziehungsweise Stuhl sitze oder so, kriege ich halt Rückenschmerzen und bin dadurch halt eingeschränkt. Ich würde sagen, damit kann man leben. Ich denke, damit kann man leben. Du hast doch wahnsinniges Glück gehabt. Du hättest auch querschnittsgelähmt sein können oder tot sein können nach dem Stress. Auf jeden. Wie denkst du jetzt im Nachhinein über deine Drogenkarriere und deine Drogensucht? Ich würde es genauso machen. Super Erfahrung. Und meine Mutter hat ja auch gesagt, eine Psychose. Das war nicht der Sprung aus dem Fenster, hat meine Mutter gesagt. Das war mit kaputten Rücken, sondern in ein drogenfreies Leben. Also ich würde komplett alles machen, wieder wie es war. Moment, stopp. Du würdest nach dem, was du mir gerade geschildert hast, den Horror, den du gerade mir geschildert hast, den du durchgemacht hast, du würdest das alles wieder so machen, wenn du von vorne anfangen könntest? Genau, weil die ganze Erfahrung mit der Szene, Drogen und so weiter und so fort, später dann halt das Zwischenmenschliche halt auch in der Szene, was da so aufbrudelt die Psychose auch, weil sonst würde ich bestimmt an der Nadel hängen oder wäre auch gestorben durch die Drogen oder was weiß ich. Also du würdest das nochmal machen, um dann wieder so aufgerüttelt zu werden wie durch die Psychose. Genau, meinst du das? Ich meine, schöner wäre es natürlich, wenn es gar nicht erst zur Psychose gekommen wäre, du gar keine Drogen genommen hättest. Ja, natürlich, aber dann wäre ich nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Dann wäre ich vielleicht, keine Ahnung, wer ohne die Erfahrung so. Und das hat mich sehr, sehr... Was ist das Gute an der Erfahrung, die du gemacht hast? super Frage. Echt, ohne Scheiß. Das Gute, dass ich einfach so viel erlebt habe, dass ich... einfach die Erfahrung machen konnte, so wie schwarz-weiß. Also aber du bist das gute Erleben, um das schlechte Erleben, um das Gute zu schätzen und so weiter und so fort. Und ich glaube, einfach durch die Erfahrung, natürlich auch wegen die Drogen, stellenweise war es auch lustig, aber ich glaube, so dieses Mischmasch einfach, aber so, dass alles es war natürlich mit eine einem dicken Knall geendet hat. War natürlich eine Grenzerfahrung, die auch ganz übel hätte ausgehen können, nämlich mit deinem Tod. Ja, auf jeden Fall. Was machst du jetzt beruflich, Georg? Ich mache gar nichts. Seit 4 Jahren bin ich sozusagen auf Neuorientierung und ich bin sehr, sehr kreativ, übe mich da so weiter aus und ich glaube, da werde ich auch bleiben. Malen, schreiben, vielleicht noch Musik machen und Da lässt sich schwer von leben, ne? Am Anfang zumindest, wenn man nicht großen Erfolg hat. Ja, klar, aber das ist mir auch wurscht. So, Geld ist Papier. Ein bisschen Geld brauchst du, aber finanziert deine Mutter dich oder wie geht das? Nein, Quatsch. Ich krieg mittlerweile Hartz IV, nachdem ich Krankengeld lange Zeit bekommen habe, bis es ausgeschätzt war. Ich drehe jeden Pfennig um, aber es geht. Wenn man will, dann geht alles. Ja, natürlich, gut. Aber vielleicht ein Job, der dich interessiert, wäre ja vielleicht auch nicht schlecht. Ja, natürlich. Zum Beispiel Goldschmied, Uhrmacher oder Optiker, weil ich auch eine Brille trage. Von daher, also es gibt da Möglichkeiten. Das ist eine gute Begründung. Ich weiß schon ganz, ganz viel. Ja, ja, klar. Nein, aber im Ernst, der Goldschmied ist natürlich ein toller Beruf, wo du auch deine Kreativität dann ausleben kannst, ne? Ja, auf jeden Fall, ja, schon. Georg, das ist eine sehr dramatische Geschichte, die du uns da erzählt hast. Ich freue mich, dass... Ja, finde ich aber schön, dass ich die teilen durfte. Ja, und ich freue mich, dass du fit bist und dass du ins Leben zurückgefunden hast. Ich wünsche dir alles Gute, dass es jetzt auch weiter gut verläuft und dass es vielleicht mit der Kreativität und dem Goldschmiede-Dasein vielleicht auch klappt. Ja, super. Alles Gute, Georg. Krieg ich noch ein Autogramm von dir? Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Super. Tschüss, danke, Georg. Danke. Ciao. Tschüss. Und jetzt bin ich verbunden mit Marcel und der Marcel ist 25. Guten Morgen, Marcel. Hallo, Dorian. Hallo, Marcel. Schön, dass du da bist. Jo. Ich freue mich auch. So, zum Thema Todesangst. Genau, eine Sache kann ich kurz sagen. Nur was ich kurz sagen will, am besten für alle die Drogenfinger davon lassen. Die Finger von den Drogen zu lassen. Genau. Ja, natürlich. Also, trotz aller Erfahrungen und so weiter, natürlich, ganz klar. Genau, das habe ich gerade auch mitbekommen, deswegen. Mhm. Gut, jetzt zu dir und deinem Aspekt zum Thema Todesangst. Genau, also mein Todesangst ist eben halt wegen meiner Mutter, weil die hat eben halt Krebs eben halt. Ich habe nicht verstanden, die hat? Die hat Krebs. Krebs, ja, entschuldige. Ja, die hatte jetzt eben halt, vor ein paar Jahren hatte die Gebärmutterhalskrebs gehabt. Mhm. Und jetzt seit Anfang des Jahres habe ich eben halt erfahren, dass eben halt meine Mutter eben halt, dass eben halt was Neues verstreut worden ist. Mhm. Also der Krebs ist weiter ausgebrochen und gestreut? Genau. Und deine Mutter ist schwer krank? Genau. Und jetzt liegt die eben halt seit knapp paar Monaten oder jetzt seit, also sozusagen seitdem ich bei Muttertag war, also seitdem liegt die jetzt auch in Hospiz eben halt. Ah, okay. Dann verstehe ich, dass sie wirklich todkrank ist. Und das heißt, du hast Todesangst vor ihrem Tod, dass sie stirbt. Genau. Was für eine Bindung hast du zu deiner Mutter? Beschreib das mal. Also ich habe schon eine große Verbindung mit ihr. Also ich vermisse eben halt so die früheren Zeiten eben halt so, wo die noch ihre eigene Wohnung hatte eben halt. Also verdammt, das ist eben halt so. Bist du das einzige Kind? Also ich bin Einzelkind eben halt. Also dann eine ganz besondere Beziehung zur Mutter. Genau. Wie oft besuchst du deine Mutter? Sehr oft schon. Also zusammen mit betreuermäßig eben halt, weil ich bin ja in einem betreutes Wohnen für Behinderte mäßig. Was für eine Behinderung hast du? Ich habe eine geistliche Behinderung eben halt. Ah, deshalb sprichst du auch ein bisschen langsamer als so normale Menschen reden, als andere Menschen reden. Genau. Okay, dann ist das ja alles sehr verständlich. Dann kann ich mir vorstellen, gerade wenn man erkrankt ist etwas, dass man dann noch eine engere Bindung an die Mutter hat, vielleicht als denn wenn man gesund ist. Genau, also ich sag mal so, ich sagte das jetzt unter dir eben halt. Mhm. Eben halt, wo ich das früher eben halt erfahren habe, dass meine Mutter eben halt Krebs hatte, da war es eben halt für mich auch nicht so richtig schwer für mich, weil da habe ich mich selber nicht fertig gemacht, da habe ich mich eben halt Ja, also auf gut Deutsch habe ich mich selber mich verletzt eben halt. Ach so, als du das erfahren hast, hast du dich selbst verletzt aus Verzweiflung. Genau. Wie ist das denn heute, wenn du deine Mutter besuchst im Hospiz? Wie sprecht ihr miteinander? Was redet ihr? Also wir reden eben halt ganz normal. Also meine Mutter, die kann das eben halt nicht so richtig mehr verstehen, weil die auch so starke Schmerztabletten bekommt. Dann ist sie diese starke Morph. Genau. Und dann kann sie gar nicht mehr so richtig sprechen und mit dir reden. Genau. Wo ist dein Vater? Ja, also mein Vater... Wenn du darüber nicht sprechen möchtest, dann lassen wir das. Nein, deswegen bin ich auch gerade mit dir verbunden, deswegen. Also das Problem ist, also mein Vater, der will seit Jahren nichts mehr von mir wissen, eben halt. Also sozusagen... Was sehr traurig ist. Seit der Geburt eben halt wollte der von mir nichts mehr wissen. Glaubst du, das hat damit zu tun, dass du eine Behinderung hast, dass er... deshalb nichts mit dir zu tun haben möchte? Ich weiß es nicht. Also ich habe ihm halt sehr oft zwischendurch mal mit den Verbindungen geknüpft, eben halt. Aber er will nicht. Meine Mutter wollte das damals auch nicht, weil die eben halt Angst hatte, dass ich eben halt enttäuscht werde von meinem Vater. Kann man ja auch verstehen, dass sie die Angst hatte. Marcel, ja, klar. Lass uns noch ein paar Worte über deine Mutter sprechen. Deine Mutter ist sehr schwer krank. Genau. Was ist deine größte Angst, wenn sie stirbt? Also ich habe mit ein paar Pflegern darüber gesprochen und die haben eben halt gesagt, dass sie das wahrscheinlich bis Dezember, dass sie das wahrscheinlich nicht mehr überleben wird und so. Wenn du dir das... Und meine größte Angst ist eben halt, ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist das Problem. Du wohnst jetzt im betreuten Wohnen, habe ich das richtig verstanden? Genau. Das heißt, sind immer Menschen um dich herum, die sich auch um dich kümmern. Du bist nicht allein, wenn der schlimme Fall eintritt. Genau. Dennoch ist es natürlich ein schlimmes Ereignis, aber es ist gut, dass du dir vorher schon Gedanken darüber machst, auch dass wir beide jetzt darüber sprechen. Denn da muss man ja darüber sprechen. Deine Mutter scheint ja wirklich unheilbar erkrankt zu sein und damit muss man dann halt auch man muss sich die Gedanken machen, dass es dann zu Ende sein könnte irgendwann. Ja, aber das ist ja schon meine Angst eben halt, weil wenn ich bedenke, mein Vater, der will einfach nichts von mir wissen und da hatte ich ja schon seit Jahren einfach meine Mutter eben halt. Ja, als deine Mutter noch so sprechen konnte und noch nicht so sehr unter den Schmerzmitteln betäubt war, hat sie dir so noch was gesagt und mit auf den Weg gegeben? Also es gab damals schon ein paar Probleme zwischen uns beiden, aber die hat eben halt gesagt, dass ich mir da keine Vorwürfe machen soll eben halt. Das finde ich auch schon mal gut, dass du nicht im Nachhinein denkst, ach, hätte ich mal das und das gemacht. Das heißt, deine Mutter hat dir vergeben für das, was du, wenn du vielleicht Mist gebaut hast vorher. Genau. Das ist doch schon mal sehr schön, das ist doch schon mal sehr gut. Das heißt dann... Aber das ist die einzige Sache, wo ich mich fertig mache, weil ich einfach nicht weiß, wie es weitergeht dann damit umgehen soll, weil ich einfach weiß, dass ich meine Mutter einfach zu sehr lieb habe. Marcel, die Sendung ist jetzt rum. Es tut mir sehr leid, dass wir nicht weitersprechen können. Ich weiß. Ich bitte dich aufzulegen und wir werden uns gleich wieder bei dir melden. Ja? Ich verspreche es dir. Also würdet ihr das machen? Ja, bitte. Die Sendung ist vorbei. Leg auf, wir melden uns wieder. Okay, ich verabschiede mich von allen. Bis morgen. Tschüss.